Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 25, Vers 4 bis 5. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Gott segne dieses Wort. Der richtige Weg. In diesem Psalm lernen wir Gott zu vertrauen und uns nach ihm auszurichten. Er lädt uns ein, ihn anzurufen in Gebet und im Wort und ihn nach, wenn wir Rat brauchen und suchen, oder auch einfach nur mit ihm sprechen wollen, uns zu ihm zu wenden. Denn er ist der Einzige, der den richtigen Weg weiß. Oft denken wir, dass wir es besser wissen. Aber das ist vielmals eben nicht so. Und wir gehen dann einen Weg, den wir denken, der der richtige Weg ist. Aber der Herrgott hat einen ganz anderen Weg für uns bestimmt. Und das führt dann oft zu Situationen, die nicht erwünscht sind, und es kommt dann eben am Ende nichts bei raus. Und das wollen wir nicht. Deswegen wissen wir, dass unser Herrgott uns die Wege und die Pfade zeigt, auf die wir folgen sollen. Und er führt uns und lehrt uns nach seiner Wahrheit zu leben. Denn er ist ja unser Erlöser, unser Jesus Christus, der für uns auferstanden ist am Kreuz, gestorben und dann wieder auferstanden ist. Also wir können ihm vollends vertrauen, uns den richtigen Weg zu zeigen. Und er lehrt uns, nach seiner Wahrheit zu leben. Also eine große oder kleine Entscheidung, zu jeder Zeit. Das macht keinen Unterschied, zu ihm zu kommen, im Glauben und mit offenen Herzen zu ihm zu kommen. Das ist seine Einladung. Damit finden wir dann den richtigen Weg, nämlich Gottes Weg. Ist immer der richtige Weg. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm und dein Versprechen, dass du uns immer hilfst, wenn wir nach deiner Wahrheit leben wollen und auch sollten. Denn du zeigst uns immer den richtigen Weg und zeigst uns in großen, auch kleinen Entscheidungen, oder auch einfach nur mit dir zu kommunizieren, welches nun der richtige Weg ist. Und wir danken dir dafür. Und du bist ja der Weg. Du bist auch der einzige Weg und auch immer der richtige Weg für uns. Wir danken dir, Jesus. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.